Kundgabe 5501. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.10.1952. Göttliche Eigenschaften im Menschen. Beweis durch Jesus Christus. In euch ruhen verborgene Kräfte, die ihr nur ans Tageslicht zu fördern brauchtet, um ungewöhnlich schaffen und wirken zu können. Ihr seid göttlicher Herkunft, doch nichts mehr wisset ihr davon. Alle eure göttlichen Eigenschaften habet ihr dahingegeben, als ihr vor Urzeiten abfielet von mir. Euer Urwesen aber ist göttlich und braucht nur wieder hervorzutreten, was allein in eure Macht und in euren Willen gegeben ist. Euer Wille ist frei und er kann sowohl Kraftfülle wie auch Kraftlosigkeit für euch bedeuten. Denn euer Wille bestimmt eure Einstellung zu mir und also auch zur Liebe in euch. Die Liebe löset alle gebundenen Kräfte in euch. Die Liebe lässet alle göttlichen Eigenschaften in euch wieder hervortreten. Die Liebe ist in sich Kraft und Licht. Und darum wird alle Kraftlosigkeit und alles Dunkel weichen von euch Menschen. Und ihr werdet wirken können in Kraft und Weisheit. Dem Menschen sind Grenzen seiner Fähigkeit gesetzt, solange er nur das ist, was er zu Beginn seiner Erdenlaufbahn war. Ein der Materie eng verbundenes Wesen, das noch ganz im Geistesdunkel steht. Naturmäßig können sich seine Fähigkeiten entwickeln. Sie können auch besonders hervortreten in Verbindung mit unteren Kräften, wenn sich ein Mensch offensichtlich dem satanischen Einfluss hingibt. Sie können aber auch einen auffallenden Aufschwung nehmen durch Verbindung mit der guten geistigen Welt. Es können Kräfte zur Entfaltung kommen, die menschliche naturmäßige Fähigkeiten weit übertreffen. Und doch ist es dann der Zustand, der nur natürlich wäre, weil die Urfähigkeiten zum Durchbruch kommen, die euer eigenstes Wesen kennzeichnen, die göttliche Herkunft. Alles ist dann einem Menschen möglich. Er kann über menschliche Kraft wirken, er kann alles rechtrichten, was verkehrt ist. Er kann Kranke heilen, Wunder wirken, in Weisheit reden. Er kann schauen in das Reich der Geister, mit ihnen sich verbinden in natürlichster Weise. Er kann sich jederzeit versetzen dorthin, wo er will. Er kann Menschen durchschauen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind ihm ersichtlich. Er kann alles, was nur einem Gott möglich ist, denn er ist mein Kind. Er ist ein göttliches Geschöpf, das alle Fähigkeiten in sich birgt. Und alle diese göttlichen Eigenschaften liegen verschüttet im Menschen. Er quält sich und ringet während des Erdenlebens. Er ist blind im Geist. Er weiß es nicht, was er vermag bei richtiger Einstellung zu mir, bei einem Lebenswandel in Liebe. Der Mensch Jesus hat es wohl der Menschheit gezeigt, was ein Mensch vermag, der in sich die Liebe zur höchsten Entfaltung bringt. Doch wie wenige nehmen sich an ihm ein Beispiel, wie wenige nur folgen ihm nach. Wie wenige überschreiten daher die Grenzen des Natürlichen und können übernatürlich wirken in höchster Seligkeit. In euch allen schlummern diese Kräfte und wollen geweckt werden. Ihr alle könntet Schätze heben, die euch beglücken. Ihr alle könntet den erbarmungswürdigen Zustand eures Menschseins wandeln in einen überseligen. Denn ihr alle könntet wirken und schaffen gleich Göttern, so ihr nur eins tun möchtet, euer Herz zur Liebe zu gestalten. Denn die Liebe ist Gottbeweis. Die Liebe vergöttlicht alles. Die Liebe ist die Kraft, die euch alles ermöglicht, die euch zusammenschließet mit mir, so dass ihr euch meiner Kraft bedienen könnet, der nichts unmöglich ist. Ohne Liebe aber seid ihr gefesselt. Ohne Liebe seid ihr blind im Geist. Also ohne Liebe kraft- und lichtlos und darum ungöttlich. Doch ihr seid Wesen im Besitz des freien Willens. Und darum bestimmet ihr selbst euren Zustand. Ihr bestimmet es selbst, wem ihr euch zuwendet. Dem Fürsten der Finsternis, der euch unselig macht, oder dem, aus dem ihr hervorgegangen seid, in Licht und Kraft. Amen.